Ihr sollt nur Allah dienen. Gewiss, ich bin euch von ihm aus, ein Warner und Frohbote. Ja, jetzt wollen Sie zwar nicht das Warnen,